Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band, V. An eben denselben, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Fortsetzung des vorigen. Da ich mich beinahe wider Willen, aber durch die Natur der Sache selbst, mit welcher ich mich zu befassen angefangen, unvermerkt in eine nähere Beleuchtung der einzelnen Teile, woraus die vor uns liegende reiche Komposition zusammengefügt ist, hineingezogen finde, wird es, bevor wir weitergehen, edler Eurybates, nötig sein, uns auf den Punkt zu stellen, aus welchem das Ganze angeschaut sein will, um richtig beurteilt zu werden. Außer mehrern nicht unbedeutenden Nebenzwecken, welche Plato in seinen vorzüglichsten Werken mit dem Hauptzwecke zu verbinden gewohnt ist, scheint mir seine vornehmste Absicht, in dem Gegenwärtigen dahin zu gehen, der in mancherlei Rücksicht äußerst nachteiligen Dunkelheit, Verworrenheit und Unhaltbarkeit der vulgaren Begriffe und herrschenden Vorurteile über den Grund und die Natur dessen, was Recht und Unrecht ist, durch eine scharfe Untersuchung auf immer abzuhelfen. Diesem großen Zwecke zufolge zerfällt dieser Dialog in zwei Hauptteile. In dem einen, der das erste Buch und die größere Hälfte des zweiten einnimmt, ist es darum zu tun, die folgenden drei Lehrsätze als die gemeine, von Dichtern, Sophisten und Priestern aus allen Kräften unterstützte Meinung vorzutragen und auf alle Weise einleuchtend zu machen, nämlich erstens, dass der Unterschied zwischen Recht und Unrecht lediglich entweder auf willkürlicher Verabredung unter freien Menschen oder auf den Verordnungen regierender Machthaber beruhe, welche letztere natürlicherweise die Gesetze, so sie den Regierten geben, zu ihrem eigenen möglichsten Vorteil einrichten, sich selbst aber nicht dadurch gebunden halten. Zweitens, dass die Ungerechtigkeit dem, der sie ausübt, immer vorteilhafter als die Gerechtigkeit, diese hingegen durch nichts als ihren bloßen Schein nützlich sei, dass also drittens nur ein einfältiger und schwachköpfiger Mensch das mindeste Bedenken tragen werde, gegen die Gesetze zu handeln, sobald er es ungestraft tun könne, woraus sich dann von selbst ergibt, dass, da diese Art zu denken nicht nur den Kindern durch die Dichter, aus deren Gesängen sie den ersten Unterricht empfangen, beigebracht und in den Erwachsenen durch alles, was sie hören und sehen, genährt, sondern sogar durch den religiösen Volksglauben und allerlei priesterliche Veranstaltungen und Künste so kräftig verstärkt werde. Kein Wunder sei, wenn diese jeden wirklich edeln und guten Menschen empörende Vorstellungsart über Recht und Unrecht so tiefe Wurzeln geschlagen habe und so verderbliche Früchte bringe, als die tägliche Erfahrung lehre. Jene drei Lehren zu bestreiten, den wesentlichen Unterschied zwischen der Gerechtigkeit im höchsten Sinn des Wortes und ihrem Gegenteil überzeugend darzutun und zu beweisen, dass sie das Ziel und die Vollkommenheit des edelsten theils der menschlichen natur sey daß der mensch nur durch sie in harmonie mit sich selbst und dem allgemeinen ganzen gesetzt werde und daß so wie die ungerechtigkeit die hauptquelle aller das menschliche geschlecht drückenden übel sey die gerechtigkeit hingegen das höchste glück aller einzelnen menschen sowohl als aller bürgerlichen gesellschaften bewirken würde. Alles dies macht die häufigen zum Teil weitschichtigen Abschweifungen und Zwischenspiele abgerechnet den Inhalt der übrigen 8 Bücher aus und das ganze Werk kann also als eine ernsthafte Entscheidung des alten Rechtshandels zwischen dem Dikäos und Adikos Logos betrachtet werden, welche der genialische Lieblingsdichter Platons vor mehr als 40 Jahren in seiner eignen unübertrefflich possierlichen Manier in ein paar Kampfhähne verkleidet auf der athenischen Schaubühne um den Vorzug hatte rechten lassen. Was für eine Rolle der philosophische Dichter dem Sophisten Thrasymachus und dem wackern Glaukon zu spielen gibt, haben wir gesehen. Nun lässt er auch Glaukons jüngern Bruder Adimantus das Wort nehmen und in einer Rede, die an Geist und Zierlichkeit mit dem Diskurs seines Bruders wetteifert, an Lebhaftigkeit und Wärme ihn noch übertrifft, den großen Schaden vorstellig machen, welchen Jünglinge edlerer Art nehmen müssen, indem sie sich an dem auffallenden Widerspruch stoßen zwischen dem, was sie zu Hause aus dem Munde ihrer Väter hören und dem, was ihnen, sobald sie in die Welt treten, von allen Seiten entgegenschallt. Wenn sie hören, wie eben dieselben aus Eingebung der Musen singenden Dichter bald die große Liebe und Sorge der Götter für die Gerechten und das Glück, das sie ihnen in diesem und dem künftigen Leben bereiten, anrühmen, bald wieder den Pfad der Tugend als höchst mühselig, steil und mit Dornen verwachsen, den Weg des Lasters hingegen als breit, bequem und anmutig schildern, itzt in den stärksten Ausdrücken und Bildern von dem Zorn der Götter über die Ungerechten und von den furchtbaren Strafen, die im Tartarus auf sie warten, reden, ein andermal zum Trost aller Übeltäter versichern, dass auch die Götter selbst sich wieder herumbringen lassen und durch Spenden, Gelübde und Opferrauch bewogen werden können, den Sündern zu verzeihen. Alles, was Plato seinen Bruder über diesen Gegenstand und die natürlichen Folgen der Eindrücke, die durch diese sich selbst widersprechenden, aber der Sinnlichkeit und den Leidenschaften schmeichelnden Vorspiegelungen auf lebhafte und nachdenkliche junge Gemüter gemacht werden, sagen lässt, kann schwerlich wahrer, stärker und schöner gesagt werden. Aber durch nichts wird mir Plato achtungswürdiger als durch die Freimütigkeit, womit er den unendlichen Schaden rügt, den der Missbrauch der herrschenden Volksreligion in den sittlichen Gefühlen und Urteilen der Menschen anrichtet. und gewiß ist noch nie etwas Treffenderes über diesen punkt gesagt worden als die folgende stelle aus dem selbstgespräch welches er einem solchen von erziehern dichtern und vorgeblichen filosofen irre gemachten jüngling in den mund legt nachdem nämlich dieser aus allem was er beim Eintritt in die Welt sieht und hört, das Resultat gezogen, dass es zum glücklichen Leben nicht nur hinreiche, sondern sogar nötig sei, sich mit der bloßen Larve der Rechtschaffenheit zu behelfen, um unter ihrem Schutz des Vorteils ungestraft sündigen zu können, in vollem Maße zu genießen, macht er sich selbst den Einwurf, wenn es einem nun aber auch gelänge, die Menschen teils durch List und Überredung, teils mit Gewalt dahin zu bringen, dass sie ihm erlauben müssten, sich alles herauszunehmen, was ihm beliebte, so wären dann doch noch die Götter da, gegen welche weder durch Betrug noch Gewalt etwas auszurichten sei. Wie aber, antwortet er sich selbst, wenn es, wie einige behaupten, gar keine Götter gibt oder wenn sie sich wenigstens, wie andere versichern, um die menschlichen Dinge nichts bekümmern, so brauchen auch wir uns nicht zu kümmern, ob sie uns sehen oder nicht. Gibt es Götter und nehmen sie sich der menschlichen Dinge an, so haben wir doch alles, was wir von ihnen wissen, aus keiner andern Quelle als vom Hörensagen und am Ende bloß von den Dichtern, die ihre Genealogien verfasst haben. Nun sagen mir aber eben diese Dichter, dass man den Zorn der Götter durch demütige Abbitten, Opfer und Weihgeschenke von sich ableiten könne. Ich muss ihnen also entweder beides glauben oder weder dies noch jenes. Glaube ich, nun wohlan, so begehe ich ungescheut so viel Unrecht, als ich kann, opfre den Göttern einen Teil dessen, was ich dadurch gewinne, und alles ist gut. Wollt ich mich der Rechtschaffenheit befleißigen, so hätt ich zwar von den Göttern nichts zu fürchten, dafür aber entgingen mir auch die Vorteile, die ich aus der Ungerechtigkeit ziehen könnte. Da ich hingegen bei dieser immer gewinne und alle Verbrechen, die ich, um reich zu werden, begehen muss, bei den Göttern durch Gebete und Opfer wieder gut machen kann. Aber, sagt man, am Ende werden wir doch im Hades für alles, was wir im Leben Böses begangen haben, entweder in unserer eigenen Person oder in unserer Nachkommenschaft bestraft. Auch davor ist Rat, da kommen uns ja die Mysterien und feierlichen Reinigungen zustatten, durch welche selbst die furchtbaren Götter der Unterwelt sich besänftigen lassen, wie mir ganze Städte und die Dichter und Propheten unter den Göttersöhnen bezeugen. Was für einen Beweggrund könnt ich also haben, die Gerechtigkeit der größten Ungerechtigkeit vorzuziehen, da ich diese nur mit einem guten Äußerlichen zu bedecken brauche, damit mir bei Göttern und Menschen im Leben und Sterben alles nach Wunsch vonstatten gehe, wie ich so viele und große Männer behaupten höre. Der junge Adimant, der diese schöne Gelegenheit, ein Probestück seiner Wohlredenheit abzulegen, möglichst benutzen zu wollen scheint, fährt fort, die Sache auf alle Seiten zu wenden und findet ganz natürlich, der erste Grund des Übels liege darin, daß von den uralten heroischen Zeiten an bis auf diesen Tag niemand die Gerechtigkeit anders angepriesen oder die Ungerechtigkeit anders gescholten habe, als in Rücksicht auf die Ehre und die Belohnungen, welche jener oder die Strafen, welche dieser nachfolgten. Was aber die eine und die andere an sich selbst sei, was sie folglich ihrem Wesen nach in der Seele des Gerechten oder Ungerechten wirke, wenn sie auch Göttern und Menschen verborgen blieben, nämlich, dass die Ungerechtigkeit das größte aller Übel, womit eine Seele behaftet sein kann, die Gerechtigkeit hingegen ihr größtes Gut sei, dies habe noch niemand weder in Versen noch in allgemeiner Rede hinlänglich dargetan und ausgeführt. Er vereinigt sich also mit seinem Bruder Glaukon aufs Ernstlichste und mit Beweggründen, denen kein aufrichtiger Anhänger der Gerechtigkeit und Sokrates am allerwenigsten widerstehen konnte, in den Letztern einzudringen, dass er sich nicht weigern möchte, einem so wichtigen Mangel abzuhelfen. Und Sokrates, nachdem er sich eine Weile gesträubt und mit seinem Unvermögen den von Glaukon so scheinbar behaupteten Vorzug der Ungerechtigkeit siegreich zu widerlegen entschuldigt hat, wird endlich von den vereinigten Bitten aller Anwesenden überwältigt, dass er wenigstens sein Möglichstes zu tun verspricht, der guten Sache zu Hülfe zu kommen und ihrem Verlangen Genüge zu leisten. Dass Plato die Gelegenheit, die er selbst durch die in den Mund seiner Brüder gelegten schönen Reden herbeigeführt hatte, dazu benutzt, seiner Familie und namentlich seinem Vater Ariston und seinen Eltern Brüdern Glaukon und Adimantus aus dem Munde eines Sokrates zwar mit wenigen, aber desto gehaltreichern Worten ein Denkmal zu errichten, welches wahrscheinlich durch das Werk, worin es wie eine glänzende Spitze hervorragt, von ewiger Dauer sein wird, wollen wir ihm auf keine Weise verdenken. Wenn das, was ihn dazu bewog, eine Schwachheit ist, so ist es wenigstens eine sehr menschliche, die ihm umso mehr zu gut zu halten ist, da er, wie ich kaum zweifle, durch einen Abschnitt in Xenophons Denkwürdigkeiten, worin Glaukon eine sehr armselige Figur macht, bewogen worden sein mag, diesen seinen Bruder der Nachwelt in einem vorteilhaftern Lichte zu zeigen und den Verdacht eines einbildischen, leeren, unwissenden Windbeutels und Schwätzers durch die Tat selbst von ihm abzuwälzen. Bevor ich weitergehe, Eurybates, wirst du mir wohl erlauben, dir statt eines kleinen Zwischenspiels meine eigenen Gedanken über die Frage, zu deren Beantwortung Platons Sokrates so weit ausholt, in möglichster Kürze vorzulegen. Glaukon behauptete im Namen der Lobredner der Ungerechtigkeit, Unrecht tun sei an sich etwas Gutes, Unrecht leiden hingegen an sich ein Übel. Ich habe schon bemerkt, daß ihm das doppelsinnige wort adikein hier so viel als beleidigen heißen muß. Die rede ist von menschen, und zwar nicht von diesen oder jenen einzelnen, sondern von der ganzen gattung. Was versteht er aber unter beleidigen? Ich weiß keine Formel, welche mir bequemer schiene, alle Beleidigungen, die der Stärkere dem Schwächern zufügen kann, zusammenzufassen als diese. Andere zu bloß leidenden Werkzeugen unserer Bedürfnisse und Lüste machen und zu Befriedigung unserer Leidenschaften und Launen uns alles über sie erlauben, wozu uns unsere Überlegenheit das Vermögen gibt. Wenn dies seiner Natur nach gut ist, so muss es allen Menschen überall und zu allen Zeiten gut sein. Einander gegenseitig eigenen Vorteils oder anderer Befriedigungen wegen alle möglichen Beleidigungen zuzufügen, gehört folglich wesentlich zur Natur des Menschen, oder mit andern Worten, es ist das, wodurch der Mensch den Forderungen der Natur und dem Zweck seines Daseins ein Genüge tut. Sein natürlicher Zustand ist, ein geborner Feind aller andern Menschen zu sein und unaufhörlich an der Beschädigung, Unterdrückung und Zerstörung seiner eigenen Gattung zu arbeiten. Indem nun jeder Mensch von seiner Natur getrieben wird, allen andern zu schaden, beleidigt er sie zwar dadurch, aber er tut ihnen kein Unrecht. Im Gegenteil, da alles der Naturgemäße insofern recht ist, so ist es recht und völlig in der Ordnung, dass jeder allen andern so viel Übels zufüge, als er kann, und dafür von allen andern so viel leide, als er zu leiden fähig ist. Wölfe, Tiger, Hyänen und Drachen wären also in Vergleichung mit dem Menschen sehr holde und gutartige Wesen. Der letztere hingegen wäre das unnatürlichste aller Ungeheuer, die der Tartarus ausgespien hätte. Welcher Unsinn! Und doch ist es nichts, als was herauskommt, wenn wir annehmen, Unrecht tun oder beleidigen sei an sich oder seiner Natur nach etwas Gutes. Bedarf es einer andern Widerlegung einer so wahnsinnigen Behauptung, als sie auszusprechen? Demungeachtet ist und bleibt es Tatsache, dass der rohe Stand der natürlichen Gleichheit für die Menschen, die sich darin befinden, eine Art von Kriegsstand aller gegen alle ist. Nicht, als ob die Menschen ohne einen Grad von Ausartung, der sie tief unter die wildesten Tiere erniedrigen würde, jemals das Gefühl, dass es unnatürlich, folglich unrecht sei, einander zu beleidigen, verlieren könnten, sondern weil die sinnlichen Triebe und Leidenschaften, wodurch sie zu Beleidigungen hingerissen werden, im Augenblick der aufbrausenden Leidenschaft oder eines unwiderstehlich dringenden Bedürfnisses stärker sind als jenes Gefühl, welches im Grunde nichts als die Stimme der Vernunft selbst zu sein scheint. Aus dieser Tatsache folget nun freilich, dass die Menschen sich durch eine gebieterische Notwendigkeit gedrungen finden, in gesellschaftliche Verbindungen zu treten und sich Gesetzen zu unterwerfen, die ihrer aller Erhaltung und Sicherheit beabsichtigen und insofern ihrer aller gemeinsamer wille sind. Aber diese Verbindungen, diese Gesetze sind nicht die Quellen, sondern Resultate des allen Menschen natürlichen Gefühls von Recht und Unrecht, welches einem jeden sagt, dass alles, was nur einem und allenfalls seinen Mitgenossen und Spießgesellen nützt und allen übrigen schadet, Unrecht sei. Es ist also Unsinn zu sagen, die Menschen machten sich durch den gesellschaftlichen Verein nur insofern zu Beobachtung der Gesetze anheischig, als sie solche nicht ungestraft übertreten könnten. Auch bedürfen wir keiner solchen, die allgemeine Vernunft in Widerspruch mit sich selbst setzenden Hypothese, um zu begreifen, wie es zugeht, dass in jedem Staat nicht wenige und in einem sehr verdorbenen die meisten in der Tat so handeln, als ob sie sich die Freiheit zu sündigen, sobald sie keine Strafe befürchten, ausdrücklich oder stillschweigend vorbehalten hätten. Wenn ich nicht sehr irre, so hätte sich also der platonische Sokrates die Mühe, mehr als 12 Stunden lang in einem Zug fortzureden, ersparen können, wenn er, anstatt die Auflösung der Frage aus dem Lande der Ideen herabzuholen, es nicht unter seiner Würde gehalten hätte, sich an derjenigen genügen zu lassen, die vor seinen Füßen lag. Weder unsere 5 Sinne noch unser Verstand reichen bis zu dem, was an sich selbst ein Gut oder ein Übel ist. Was mir und meiner Gattung zuträglich ist, nenne ich gut, das Gegenteil böse. Die Natur selbst nötigt mich, in jedem Menschen ein Wesen meiner Gattung zu erkennen. Wenn Unrechte leiden, das ist im freien Gebrauch meiner Kräfte zu meiner Erhaltung und zu Beförderung meines Wohlstandes gewaltsam gehindert zu werden, für mich ein Übel ist, so ist eben dasselbe auch ein Übel für jeden andern Menschen. Also eines von beiden, entweder der Mensch ist das einzige Ungeheuer in der Welt, dessen natürliches Bestreben unaufhörlich dahin geht, seine eigene Gattung zu zerstören, oder jede Beleidigung eines Menschen ist ein Übel für das ganze Menschengeschlecht und also auch, ungeachtet des augenblicklichen Vorteils, den der Beleidiger daraus ziehen mag, ein wahres Übel für diesen selbst, indem er dadurch alle anderen Menschen reizt und berechtigt, sich auch gegen ihn herauszunehmen, was er sich gegen einen von ihnen erlaubte und gegen jeden andern, sobald er Gelegenheit und Vermögen dazu hat, sich zu erlauben bereit ist. Alle Menschen haben als Menschen gleiche Ansprüche an den Gebrauch ihrer Kräfte und an die Mittel, welche die Natur, der Zufall und ihr eigener Kunstfleiß ihnen zu ihrer Erhaltung und zur Beförderung ihres Wohlbefindens darreichen. Wer dies anerkennt und diesem gemäß handelt, ist gerecht. Ungerecht also, wer alles für sich allein haben will und das Recht der übrigen nicht anerkennt oder tätlich verletzt. Mich dünkt, zwey Sätze folgen nothwendig und unmittelbar aus dieser durch sich selbst klaren Wahrheit. Erstens, daß jeder Mensch, der einen andern vorsätzlich beleidigt, sich eben dadurch für einen Feind aller übrigen erklärt. Zweitens, daß sobald mehrere Menschen neben einander leben, zu eines jeden Sicherheit entweder ein stillschweigend zugestandener oder ausdrücklich unter ihnen geschlossener Vertrag vorwaltet, jedem auf das, was er sich ohne Beraubung eines andern erworben hat, ein unverletzliches Eigentumsrecht zuzugestehen. In dieser Rücksicht kann also mit vollkommenem Grunde gesagt werden, jedem das Seinige nicht zu geben, denn er hat es schon, sondern zu lassen und im Fall, dass es ihm mit Gewalt genommen worden, ihm entweder zur Wiedererlangung des Geraubten oder zu einer angemessenen Entschädigung zu verhelfen, werde von allen Menschen auf dem ganzen Erdboden Gerechtigkeit genennt oder, falls sie noch keine Worte zu Bezeichnung allgemeiner Vernunftbegriffe hätten, als Gerechtigkeit gefühlt und anerkannt. Mit dieser kurzen Beantwortung der von Sokrates aufgeworfenen Frage könnten wir, dünkt mich, allen Sophisten und Rechtsverdrehern in der Welt die Stirne bieten. Auch würde Plato selbst Mühe gehabt haben, die Untersuchung und Festsetzung dessen, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist, über den gewöhnlichen Umfang seiner Dialogen auszudehnen, wenn er sich innerhalb der Grenzen des gemeinen, dem Sprachgebrauch gemäßen Sinnes der Worte hätte halten wollen. Da er aber diesem unvermerkt einen andern, höhern und mehr umfassenden unterschob, indem er den gewöhnlichen Begriff der Gerechtigkeit, ohne uns jedoch davon zu benachrichtigen, mit seiner Idee von der höchsten geistigen und sittlichen Vollkommenheit, welche seiner Meinung nach der menschlichen Natur erreichbar ist, bald vermengt, bald verwechselt, öffnete sich seiner dichterischen Fantasie ein unabsehbares Feld, wo sie sich nach Gefallen erlustigen konnte und Stoff genug fand, einen Kreis von gefälligen Zuhörern ebenso gut 10 Tage lang zu unterhalten als einen. Ende von 5, Teil 1.